Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Bastian Lippe. Sputnik Heimspiel. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Bastian Lebel. Thank you. Sputnik Heimspiel. Yeah. Dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Thank you. DJ on Air, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bastian Lebel. Thank you. Sputnik Heimspiel. Yeah. dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bastian Lebel. Was carried up into the clouds, high above.